2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast mit Fabian. Herzlich willkommen bei der Kommunistenkneipe, heute mit Inga Solti. Hallo Inga. Hallo Fabian. Heute reden wir über Karl Johann Kautsky, aber zuerst möchte ich kurz vorstellen, für alle, die dich noch nicht kennen. Inga Solti ist Referent für Friedens- und Sicherheitspolitik am Institut für Gesellschaftsanalyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Er publiziert regelmäßig in Jacobin, Junge Welt, Taz, Freitag, außerdem in der Luxemburg- und Z-Zeitschrift Marxistische Erneuerung. Und seit Januar 2025 arbeitet er für den Primärverlag an der 36-bändigen Edition Marxismen. Unter denen ist zum Beispiel auch ein Büchlein zu Karl Johann Kautsky. Und über den wollen wir heute sprechen. Inga, kannst du uns zu Beginn vielleicht ein paar biografische Eckdaten zu Kautsky nennen? Wer war Karl Johann Kautsky? Also Kautsky ist 1854 geboren in Prag, also in der Donaumonarchie, ne, also Österreich-Ungarn und wozu auch Böhmen gehört. Also die Familie kommt aus dem Tschechischen, er ist auch zweisprachig aufgewachsen und kommt als Intellektueller aus bürgerlichen Verhältnissen zur Arbeiterbewegung und legt auch so den bürgerlichen Habitus gar nicht ab. Also sein Spitzname ist der Baron. Er ist in einer gewissen Weise auch ein verhinderter Professor, zwei Promotionen abgebrochen und gleichzeitig ist er im Sinne von Gramsci durchaus ein organischer Intellektueller der Arbeiterklasse und Arbeiterbewegung, weil er für die Partei schreibt. Also er gründet die wichtigste Theoriezeitschrift des internationalen Marxismus, die Neue Zeit, noch in der Zeit, wo er Friedrich Engels kennenlernt und ist zwar niemals Funktionär, er kandidiert niemals für ein Amt, aber gleichzeitig ist er doch, wird er nach einer ersten Skepsis von Engels und Bebel dann eine Art Hohepriester des Marxismus, also auch mit der Autorität, die er bekommt, weil er im Grunde von Marx und Engels ja als Nachfolger eingeleitet wird. Ne? Also da gibt's natürlich dann den Streit zwischen also Kautsky und auch Bernstein und so weiter, aber er gehört eben noch zu der Generation, die Marx und Engels selber kannten, also ne, das sind dann eben Wilhelm Liebknecht, Bebel, Bernstein, Clara Zetkin, auch Plechanow, ne, also die wenigstens Engels noch persönlich kannten, von ihnen direkt und mit ihm den historischen Materialismus erlernen. Und das gilt dann schon nicht mehr für die Generation Luxemburg und Lenin, die aber immerhin noch in der Agrarfrage und im Revisionismusstreit ihre Feuertaufe haben, darin sozialisiert werden, was dann schon für Kollontai und Trotzki und Otto Bauer keine Rolle mehr spielt, ne? Also weil deren zentrale Erfahrung ist dann die praktische Erfahrung der Revolution von 1905 und die Massenstreikdebatte und dann vor allem die Frage von Militarismus und dem Weg in den imperialistischen Weltkrieg, den Umgang mit den Kriegsvorbereitungen. Und diese Generation ist dann wiederum getrennt von der von Lukács, Bloch und Gramsci, für die ja die entscheidende Frage das Spannungsfeld ist, einerseits des Versagens im Weltkrieg und dann, also was Kautsky dann angeheftet wird, und dann der Revolution, der Oktoberrevolution, was auch wiederum Kautsky negativ angeheftet wird, weil er darin versagt und jetzt zum Renegaten wird. Ne? Also anfängt Haltungsnoten zu verteilen, während die russischen Revolutionäre sagen, also ohne uns läget ihr alle noch im Westen in den Schützengräben. Wir haben unsere revolutionären Hausaufgaben gemacht und ihr macht eure nicht. Und jetzt verteilt ihr uns Haltungsnoten für Verhalten. Das ist, wie es ist, weil ihr eure Hausaufgaben in der Weltrevolution nicht macht. Also das sind sozusagen die verschiedenen Generationen marxistischer Intellektueller in der Arbeiterbewegung und Kautsky gehört eben noch zu dieser Generation, die von, also aus dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts in dieser Zeit sozialisiert werden politisch. Natürlich ein riesiges Privileg, dann von Marx und Engels noch selbst irgendwie zu lernen und auch mit denen diskutieren zu können. Also gerade ja viele Marxisten so Exegese der Schriften von Marx und Engels begreifen und man jetzt aber natürlich nicht mehr die Möglichkeit hat, nochmal die alten Meister zu fragen, was sie eigentlich von den Gedanken so halten. Also ich glaube, da fänden sie schon einiges interessant von dem, was so im Nachhinein als Marxismus bezeichnet wurde. Du hast dein Buch mit der Feststellung eingeleitet, dass Kautsky bis 1914 der meistgelesenste Marxist war. Und trotzdem ist es so, und ich habe tatsächlich auch selber jetzt nach der Lektüre von deinem Büchlein habe ich mir zwei Hefte gekauft. Seine Schriften sind kaum noch erhältlich und wenn, dann auch kaum noch bezahlbar, weil sie irgendwie nicht neu aufgelegt wurden. Wie ist das zu erklären? Es gibt tatsächlich, also Kautsky hat unglaublich viel geschrieben. Also ich habe unglaublich viel Material für den Band verarbeitet. Also ich würde sagen, das ist so in laufenden Metern sicherlich 2-2,5 Meter, nur Originalquellen von Kautsky. Und wieder aufgelegt wurde allenfalls noch was in den 70er Jahren, also die Vorläufer des neueren Sozialismus in 4 Bänden, die auch nicht ausschließlich von ihm sind. Und dann Der Weg zur Macht, eine Schrift von 1909. Ansonsten tatsächlich findet man im Wesentlichen Bände, die 1919 im Dietz-Verlag aus der Vorkriegszeit wieder aufgelegt wurden und eben dann die Originalschriften, die entsprechend teuer sind. Das hat Gründe, die in der Spaltung der Arbeiterbewegung, also im Ergebnis einerseits des August 1914, also des Ersten Weltkriegs und des Zusammenbruchs der Zweiten Internationale zu sehen sind und dann eben der Oktoberrevolution als weltgeschichtlicher Zäsur, die die Arbeiterbewegung eben in eine weltkommunistische, sich selbst als internationalistisch revolutionär verstehende Arbeiterbewegung spaltet und auf der anderen Seite eben eine sozialdemokratische, auf den bürgerlichen Parlamentarismus bezogene, eher national orientierte Richtung. Und der Grund, warum Kautsky dann nicht mehr rezipiert wird, obwohl er eben der meistgelesenste Intellektuelle der Arbeiterbewegung war, auch international vor 1914, hat damit zu tun, dass er da in der Spaltung im 20. Jahrhundert einfach zwischen den Stühlen sitzt. Also für die Kommunisten ist er wegen seiner Rolle, seiner, also im August 1914, seiner Unterstützung der des letztlich nationalen Militärischen im Weltkrieg, ist er ein Renegat, verstärkt insbesondere natürlich noch durch seine Ablehnung der Oktoberrevolution, die er als einen Rückfall in den Putschismus und in den Blanquismus bezeichnet und wo er sich im Verhältnis in der Frage Rätesystem oder bürgerlicher Parlamentarismus auf die Seite des Parlamentarismus stellt. Also da wird er von Lenin insbesondere als Renegat angegriffen. Also für die weltkommunistische Bewegung ist er damit uninteressant, auch noch, weil man sozusagen sein Denken verantwortlich macht für den Zusammenbruch der Zweiten Internationale. Da kommen wir sicherlich gleich noch drauf. Also das, was man als revolutionären Attentismus bezeichnet hat. Kautsky sagte, wir sind eine revolutionäre, aber keine Revolution machende Partei. Also die Revolution macht quasi der Kapitalismus und der bricht von alleine zusammen und wir müssen uns da gar nicht aktiv zu verhalten. So wird das Bild gezeichnet von ihm. Das muss man ein bisschen revidieren. Also für die Kommunisten ist er deswegen nicht interessant, aber auch für die Sozialdemokraten nicht. Also für die Sozialdemokraten ist eher viel zu marxistisch, viel zu quasi orthodox. Und wir haben ja eine Sozialdemokratie, die sich herausbildet aus dem Revisionismus des Marxismus, wie er von Bernstein vorgelegt wird, also kurz nach Engels Tod. Also wie er in seinem Revisionismusbuch es zugrunde legt, wie es dann vor allem die Alltagspraxis der Arbeiterbewegung ist. Bernstein wiederum holt dann Ferdinand Lassalle aus der Versenkung, also der ja immer eine Art Ikone der Arbeiterbewegung war, aber er holt ihn auch theoretisch wieder hervor. Und damit sind für die Sozialdemokratie die Säulenheiligen eben Lassalle und Bernstein, aber nicht Kautsky. Zumal der dann 1917 auch noch von der etablierten parteilichen Sozialdemokratie, SPD, also die, die ja also die Regierung stellt, erstmal zur USPD gegangen ist, also zur unabhängigen sozialdemokratischen Partei, dann auch vom Apparat entmachtet wird. Also ihm wird damals die Herausgabe der Neuen Zeit weggenommen und er kehrt zwar dann zur SPD zurück, aber bleibt, also ist das, was er vorher schon war, ein Intellektueller, aber jetzt ein Intellektueller ohne Mandat oder ohne institutionelle Macht. Ne? Also und das ist im Prinzip sozusagen, warum Kautsky nicht von Interesse ist. Und trotzdem ist die historische Rolle klar. Also, wir hatten ja in der Folge über Friedrich Engels auch darüber gesprochen, dass Engels den Marxismus überhaupt erst konstituiert hat, indem er ihn auf neue Gegenstandsbereiche angewandt hat, also auf die Naturgeschichte und dann popularisiert, ne? Also so Mao und andere lernen den Marxismus durch seinen Anti-Düring und nicht durch das Kapital kennen und am Ende dann vor allem durch Lenins Lektüren marxistischer Schriften. Also das ist sozusagen die Popularisierung auch über, ne, den Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft oder den Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats. Das ist Engels Rolle. Aber Kautskys historische Rolle ist die mit seinem Teil, er schreibt den Theorieteil des Erfurter Programms von 1891, also dem großen Programm nach der Relegalisierung, der Wiederzulassung der sozialistischen Partei, also nach den Sozialistengesetzen. Und damit ist seine historische Rolle auch die zum ersten Mal in der Geschichte einer Partei der Arbeiterklasse ein marxistisches Programm gegeben zu haben. Der zweite Teil ist von Bernstein, da drückt sich im Grunde schon der Widerspruch zwischen Theorie und Praxis aus, der auch für seine Entwicklung eine Rolle spielen wird. Aber das ist sicherlich seine historische Rolle. Und es ist eher nicht nur irgendeine Arbeiterpartei, sondern es ist die deutsche Arbeiterpartei und damit die Partei der stärksten Arbeiterbewegung der Welt. Ja, und in dem Interview, das wir zu Friedrich Engels geführt haben, hast du ja auch gesagt, ja, also Lenin bezeichnet Kautsky als Renegat, aber wenn man Renegat ist, dann muss man ja auch mal was richtig gesagt haben. Und das ist ja das Interessante. Also ich glaube, dass es sehr, sehr stark auch daran liegt, dass sozusagen dann Lenin als der große, erfolgreiche Revolutionär, auf den sich dann auch bezogen wurde, von allen nachfolgenden kommunistischen Organisationen, also da ist ja kaum, also wenn wir jetzt mal vielleicht ein bisschen Rätekommunismus gucken, aber ansonsten gibt's ja kaum kritische Stimmen zu Lenin. Ja, ja. Und man muss aber auch sagen, also Kautsky war für Lenin eigentlich auch ein sehr wichtiger Autor. Also vieles von dem, was Lenins Marxismusverständnis ausgeht, hat der wiederum von Kautsky. Und zwar aus den, das können wir schon mal spoilern, halt aus den älteren und den Schriften sozusagen des 19. Jahrhunderts vor allen Dingen und noch die frühen 20. Jahrhundertsschriften. Und genau. Ganz zweifellos. Ich meine, Lenin ist begeistert und rezensiert es auch begeistert. Also Kautskys Kritiken an Bernstein, ne, und seine Arbeiten zur Agrarfrage. Ja, das drückt sich dann so ein bisschen, und das ist, glaube ich, sehr bedauernswert aus, dass so Leute dann sehr stark in Tradition lesen und nicht mehr dann sich auch mal trauen, andere Texte zu lesen, um zu gucken, ja, was ist davon vielleicht aber auch noch gut, auch wenn Punkte an einzelnen Punkten hat. Ja, ich meine, das ist die Herangehensweise auch an die Edition Marxismen, ne? Also ich gehe davon aus, dass es nicht darum geht, historische Schlachten oder Spaltungen also weiterzutragen oder historische Schlachten nochmal neu auszufechten, obwohl sich natürlich in diesen Schlachten auch immer theoretische Überzeugungen niederschlagen, aber letztlich geht es mir bei der Edition Marxismen um die Ökumene des Marxismus, also das Herausfiltern dessen, was aus diesem riesigen Korpus marxistischen Denkens und praktischer Politik der sozialistischen Arbeiterbewegung, was dafür heute eine Nutzanwendung hat, eine praktische und was nicht. Kommen wir vielleicht mal zu einem der zumindestens der Vorwürfe, die mir am geläufigsten sind, wenn es um Kautsky geht, und zwar dem Mechanismus, also oder Determinismus kann man es auch nennen, der Zweiten Internationale. Du schreibst, Zitat, trotz der nicht unberechtigten Kritik an Kautsky bisweilen mechanischen Marxismusverständnis, birgt sein äußerst umfangreiches Werk immens viel Verschüttetes. Gerade weil er zwischen den Stühlen saß. Ja, sein Denken war mitunter schematisch, aber nicht in der oft kolportierten Weise. Zitat Ende. So, dann hast du noch geschrieben, dass man sich diesen Schematismus auch erstmal erarbeiten müsste. Könntest du vielleicht sagen, was du damit meinst und warum die Kritik an Kautskys Mechanismus, wie du es nennst, übertrieben wurde und warum das gerade, wie du auch geschrieben hast, erfrischend zu lesen ist? Ja, also es gibt ja von Bertolt Brecht diesen bekannten Ausspruch aus seinen Flüchtlingsgesprächen, eine halbwegs komplette Kenntnis des Marxismus kostet heute, wie mir ein Kollege versichert hat, 20.000 bis 25.000 Goldmark, drunter kriegen sie nichts Richtiges. Höchstens so einen minderwertigen Marxismus ohne Hegel oder einen, wo der Ricardo fehlt und so weiter. Ne? Und Und das ist ja die große Spaltungslinie, ne? Also zwischen letzten Endes Hegel-Marxismus und einem an die klassische englische politische Ökonomie anschließenden und vor allem sozusagen an, also die Trennung zwischen einem materialistischen, also einem Marxismus, der das Materialistische betont und Marxismus, der vor allem auch die Dialektik betont. Also festzuhalten ist, dass Kautsky kommt von Darwin her, ne? Das ist seine erste große Liebe, also die Entstehung der Arten, und er kommt von Feuerbachs Materialismus her. Das heißt also der Religionskritik, die die Religion, den Gottesglauben als ein Kindesglauben, ne, entlarvt, ne, dechiffriert und alles, also Himmlische auf die Erde zieht. Ne? Und sein Hintergrund ist eben nicht, wie beim frühen Marx, also die klassische deutsche idealistische Philosophie, es ist nicht Hegels Dialektik. Ne? Also er kommt von der Naturwissenschaft und letzten Endes dem Anti-Idealismus her und eben nicht von der Philosophie, die wie auch immer dann, wo die Dialektik wie auch immer dann aus dem Idealismus in den Materialismus übertragen wird. Da könnte man auch noch viel drüber sagen, also wie idealistisch ist eigentlich die Hegelsche Philosophie, aber das ist entscheidend, Darwin und nicht Hegel. Ne? Und das ist auch entscheidend im Vergleich dann zu seinen späteren Kritikern, die vor allem natürlich aus der Erfahrung der Oktoberrevolution, die sie als ein Wollen oder ein Willensakt auch interpretieren wollen, ne? Also Lukács und Gramsci, die sozusagen dann sehr stark entweder vermittelt bei Gramsci über Benedetto Croce, also ne, den italienischen Hegelianismus, oder eben über Hegel selbst wie bei Lukács, die dann eben, für die eben das Umgekehrte gilt als bei Kautsky, ne? Also eine starke Lesart des Marxismus durch die Hegelsche Dialektik. Und am Ende teilt es ja die ganzen Marxismus-Schulen. Ne? Also diese Differenz ist auch entscheidend dann für die Kritik des auch an Kautsky festgemacht mechanischen Materialismus bei dem ganzen Strang, der dann durchaus auch anti-hegelianisch-marxistisch ist. Ne? Also in Frankreich dann die Althusser-Schule mit Nikos Poulantzas da dran und in Italien dann Gaetano della Volpe oder Lucio Coletti. Also die einerseits den Antipositivismus, also das sozusagen das Antimechanische von Lukács, das Antinaturwissenschaftliche von Lukács und Gramsci teilen, aber dann das von Hegel herrührende Geschichtsphilosophische ablehnen. Also das, was dann bei Althusser Historizismus und vor allem als Humanismus des Marx der Frühschriften abgelehnt wird. Das muss man, glaube ich, sozusagen klar haben, dass Kautsky da auch in dieser Weise von beiden Strömungen aus unterschiedlichen Gründen abgelehnt wird, aber für ihn eben nicht die Philosophie, sondern eher die Naturwissenschaft die Grundorientierung ist und er ja auch den Marxismus so verstehen will, dass er nicht nur die Einheit der Philosophie und der Sozialwissenschaften wiederherstellt, sondern die Einheit zwischen Naturwissenschaft und Gesellschaftswissenschaft. Ne? Also ein bisschen dann die Traditionslinie, die mit Engels Dialektik der Natur über die kulturhistorische Schule in der Sowjetunion bis zur kritischen Psychologie von Klaus Holzkamp geht. Also, so das ist also, und trotzdem sollte man die Differenz zwischen einerseits dem, ich sag mal, von Darwin herkommenden und dem anderen von Hegel herkommenden Marxismus nicht überstrapazieren, weil wenn man Kautsky tatsächlich einer näheren Betrachtung unterzieht, wie ich das in dem Band gemacht hat, dann ist er nicht so mechanistisch. Also wie der Pappkamerad, der aufgebaut wurde, um sich von Kautsky und überhaupt letzten Endes auch dem Marxismus, dem orthodoxen Marxismus vor 1914 abzusetzen, wie das dann sehr beliebt wurde, natürlich in den 1980er, 90er Jahren, als man sich dann am liebsten mit Gramsci, der eigentlich ein Leninist war, aber als Poststrukturalist und Kulturalist gelesen wurde, man sich dann im Grunde völlig in den Überbau in sozusagen einen politischen Voluntarismus, also eine Staatstheorie ohne Gesellschaftsanalyse und Gesellschaftstheorie letztlich in den Linksliberalismus verabschiedet hat. Ne? Also da wo ist Kautsky auch durchaus ein Pappkamerad, an dem man sagen kann, naja, da hat man ja automatisch das Subjekt aus den Strukturen abgeleitet, da gab es überhaupt kein handelndes Subjekt mehr und im Grunde war das deterministisch und dann dazu auch noch geschichtsphilosophisch teleologisch, also als würde die Geschichte automatisch zum Sozialismus gehen, ohne dass da Menschen irgendwie Handlungsfähigkeit haben. Ne? Und das ist also, wenn man sich tatsächlich dann Kautsky genau anguckt, dann sieht man erstmal, er popularisiert das Kapital. Er schreibt eine Einführung, eine populäre in das Marxische Kapital. Dort liest er das Kapital nicht logisch, sondern im Anschluss an Engels historisch. Also das heißt sozusagen in einer Weise, wo auch durchaus Klassenkampf und solche Elemente auf die Tendenzgesetze der kapitalistischen Entwicklung, so wie sie Marx identifiziert, einwirken. Ne? Bei ihm findet sich die Formulierung des Marxismus als einer Philosophie der Tat, also durchaus der Einheit von Struktur und Handlung. Ne? Also eine Formulierung, die man dann in Gramscis Marxismus-Beschreibung Philosophie der Praxis wiederfindet, wobei Gramsci das natürlich unter den Bedingungen der Zensur im Gefängnis tut. Also er redet immer von Philosophie der Praxis, wenn er eigentlich den Marxismus oder historischen Materialismus meint. Und wenn man dann weitergeht, ne, also trotz der Vorstellung, Kautsky sei ein darwinistischer Marxist ohne Subjekt, dann muss man sich mal angucken, also wie stark er doch anschlussfähig ist für all diese Debatten, die aus letzten Endes dem italienischen Operaismus kommen, sehr stark auf die Machtressourcen von Kapital und Arbeit rekurrieren. Ne? Also wie viel, mit welchen Strategien versucht das Kapital die Ausbeutung zu intensivieren, mit welchen Strategien versucht die Arbeit sich, die Lohnarbeit sich den Ausbeutungsstrategien zu widersetzen, Gegenmacht zu entwickeln. Und bei Kautsky findet sich da durchaus, also es ist ja ein Ansatz, der von der heutigen Jenaer Schule der Soziologie um Klaus Dörre und Stefan Schmalz weiterentwickelt wurde, ursprünglich von Beverly Silver, von der Hopkins University in Baltimore entwickelt wurde. Und das findet man eigentlich bei Kautsky schon angelegt, wenn er darüber schreibt, dass Klassenkampf immer, also beide Klassen kämpfen, die Arbeiterklasse kämpft, aber es kämpft eben auch die Bourgeoisie. Und er beschreibt das als eine Pendelbewegung aus offensiven und defensiven Kämpfen. An einer Stelle schreibt er, jede Tendenz erzeugt Gegentendenzen, also überhaupt keine mechanische Ableitung oder Fotografie oder Widerspiegelung, sondern das ist Bestandteil, basaler Bestandteil der Klassenkämpfe. Und hiermit hat man im Prinzip eine Öffnung, also in seinem Denken zu dem unabgeschlossenen marxischen Werk, was dann später Michael A. Leibovitz in seinem Buch Beyond Capital versucht zu erarbeiten, nämlich das von Marx nie geschriebene Buch über die Lohnarbeit zu schreiben. Selbst das findet man durchaus vorgedacht in Kautskys Denken. Also, das heißt nicht, dass es nichts Mechanisches in seinem Denken gibt. Also, es ist ein Schematismus da, der positiv ist in dem Sinne, das muss man sich, wie gesagt, erstmal erarbeiten. Also, man muss erstmal historisch-materialistisch zu denken, in der Lage sein, um dann darin schematisch zu sein. Also er hat seinen historischen Materialismus, die materialistische Geschichtsauffassung tatsächlich gelernt. Aber ja, es gibt Mechanisches in seinem Denken. Und trotzdem muss man sich auch, sozusagen muss man ja Denker auch immer lesen in dem Kontext der Zeit. Also und vor allem in der, muss man, wenn man fragt, was bleibt von denen heute noch, dann haben wir es ja heute mit einer Situation zu tun, wo unser Problem nicht zu viel Materialismus ist oder zu viel Ökonomismus. Also im Sinne von, wir leiten alles, was in dem Staat passiert, in der Ideologie passiert, in der Kultur, leiten wir aus den ökonomischen Verhältnissen, aus den Produktionsverhältnissen ab. Also das ist nicht das Problem linker Analysen heute oder der Gesellschaft insgesamt. Also unser Problem ist heute vielmehr Idealismus, sowohl in Strategien, in Taktik, im Denken über Gesellschaft, im Denken über gesellschaftliche Veränderung. Und auch da liest sich eben Kautsky erfrischend und fresh. Ne? Also, und vielleicht kann man sagen, also ein Kollege hat mal den Satz von irgendwo aufgeschnappt und dann wiedergegeben, also dass der Vulgärmarxismus, wenn man das so bezeichnen will, 75% der gesellschaftlichen Realität richtig erklärt und der Rest, den klärt man eben danach. Ne? Aber der Antiökonomismus, der erklärt in der Regel vielleicht 15% richtig, dringt vielleicht zum Inneren politischer sozusagen Taktiken und Strategien im Staat oder bestimmter Kulturphänomene, also alles im Überbau. Aber er dringt überhaupt nicht zu den gesellschaftlichen Grundlagen, den ökonomischen Grundlagen vor. Und das sieht man dann zum Beispiel im Postmarxismus, wenn in der Staatstheorie beispielsweise von Chantal Mouffe, man von der ursprünglichen Kritik der idealistischen liberalen Staatsauffassung, man quasi eine 360-Grad-Wende vollzogen hat und heute bei komplett idealistischen Staatsauffassungen zurück ist. Also wo man glaubt, man kann die Macht erobern oder die Gesellschaft verändern, indem man einfach einen Diskurs verändert. Also ja, es ist im besten Sinne orthodox. Ja, ich muss auch sagen, ich habe mich sehr abgeholt gefühlt, weil, also mir ist schon aufgefallen, dass du sehr viele auch Diskurse zu Kautskys Zeiten beschreibst. Also Auseinandersetzungen, die sich ja dann auch immer wieder wiederholt haben. Ne? Also zum Beispiel die Frage, liest man das Kapital jetzt historisch oder logisch? Ja. Das ist ja eine Diskussion, die ja bis heute geführt wird. Ne? Und ja. Eine Frage der Praxistauglichkeit des Marxismus hast du gerade schon erwähnt gehabt. Aber auch, dass der Marxismus eine holistische Gesamtwissenschaft ist. Also gerade im Unterschied zu dem westlichen Marxismus, die Marx so ein bisschen zum Gesellschaftstheoretiker degradieren wollen. Und ich muss sagen, dann frage ich mich so ein bisschen, warum ich vorher nicht auf Kautsky gestoßen bin, weil im Grunde genommen scheint er all die Antworten zu geben, die ich selber auch für richtig halte, bis jetzt. Also von dem, was ich aus deinem Heft gelesen habe. Ja. Und in dem Sinne scheint er Kautsky, ja. In dem Sinne scheint er tatsächlich im besten Sinne halt marxistisch orthodox zu sein. Ja. Und tatsächlich muss ich auch sagen, ich meine, er gehört zu denen, also viele Bände der Edition waren ja schon fertig, als das Projekt gestartet ist, in etwa 2/3. Da kommt dann vielleicht noch ein bisschen was dazu, aber der Grundstein steht und bei den allermeisten gibt es oder hat es Exzerpte gegeben. Ne? Und also Kautsky muss ich sagen, dass ich von seinen Schriften vielleicht 5% kannte, bevor ich den Kautsky-Band geschrieben habe. Und der hat entsprechend auch unglaublich viel Zeit gefressen, aber auch Zeit, die ich gerne darauf verwendet habe, weil es so überraschend war. Ne? Weil das Bild von Kautsky, das ich in Marburg, wo ich studiert habe, in der Marburger Schule kennengelernt hatte, war eben das von dem mechanischen, revolutionär-attentistischen Zweite Internationale Marxismus war, der eben gerade deswegen 1914 versagt. Ne? Und es gab dann eine Ausnahme, dass es Georg Filbert war, der Marburger Politikprofessor, der tatsächlich die Einleitung zum Weg zur Macht von 1909 von Kautsky geschrieben hat. Also da hat sich so, habe ich gelesen und das hat sich dabei bei mir ein bisschen revidiert, die Haltung. Es hat aber nicht dazu geführt, dass ich viel mehr davon gelesen habe und genauso wurde Kautsky dann auch abgeurteilt in Toronto, wo ich dann später war, bei Leopanitsch und Sam Gindin und Greg Elbow und David McNally und den ganzen Marxistinnen und Marxisten, die Kautsky auch in dieser Weise abgelehnt haben, mit dem einen Unterschied, dass die Ultraimperialismus-Theorie für die Analyse des globalen Kapitalismus, da kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen, fruchtbar war für, also die Theorie vom American Empire. Aber an sich war Kautsky einfach überwunden. So, ne? Also wurde als überwunden dargestellt und entsprechend freudiger habe ich zur Kenntnis genommen, wie spannend er ist und wie viel er uns heute noch zu sagen hat. Was hat uns denn Kautsky zum Klassenkampf zu sagen? Also wie stellt er sich den vor und was ist heute noch daran aktuell? Du hast ja gerade gesagt, Attentismus, wir sind eine revolutionäre Partei, aber wir machen keine Revolution. Was heißt das praktisch? Also positiv formuliert heißt es, dass er ein Grundverständnis von Marxismus an den Tag legt, das eigentlich ein Grundverständnis ist und zugleich heute für alle, also ich würde mal sagen für 95% derer, die sich als marxistisch verstehen, nicht mehr selbstverständlich ist. Also das ist die Auffassung, dass der Sozialismus keine wunderschöne Utopie ist, mit der man an diese Gesellschaft, die man als falsch ablehnt, herantritt, weil alles barenförmig ist oder weil es eine anarchische Produktion ist, weil sozusagen es den mit Marx formuliert den Gegensatz zwischen der Vergesellschaftung der Produktion bei gleichzeitig bestehendem Privateigentum an den Produktionsmitteln ist. Also es ist nicht etwas, was man als abstrakte Idee an diese falsche Gesellschaft heranträgt, sondern etwas, was in der Gesellschaft selber angelegt ist als Zukunft. Und daraus kann man natürlich den Schluss ziehen, der Sozialismus kommt von alleine. Ne? Also die kapitalistische Gesellschaftsentwicklung führt automatisch zum Sozialismus. Das ist dann, ich sag mal, die vulgär-marxistische Popularisierung. Und dann kann man darüber streiten. Das ist ganz interessant. Man findet bei Gramsci, das ist im Grunde ein Ausdruck der Schwäche. Also wenn du im quasi im religiösen Glauben davon ausgehst, dass die das Paradies auf Erden von alleine kommt, dann drückst du damit nur deine subalterne Stellung aus. Ne? Und in dem Maße, in dem dann die Menschen sehen, Oktoberrevolution, sie können handeln, haben sie sich aus dieser Subalternität gelöst. Lukács wiederum, dem man ja auch einen religiösen Charakter unterstellt, hat darin eher eine Stärke gesehen. Also in dieser Weltanschauung, also Michael Heinrich würde es Weltanschauungsmarxismus nennen, also in der Weltanschauung, dass eben der Kapitalismus die Kräfte seiner Überwindung, letztlich seinen Totengräber, in sich trägt. Ne? Und also das ist Kautskys Vorstellung, also der Sozialismus kommt dadurch, dass das Akkumulationsgesetz als Tendenzgesetz und das Konkurrenzgesetz im Kapitalismus, das Tendenzgesetz der organischen Zusammensetzung des Kapitals und des tendenziellen Falls der Profitrate, dass die automatisch dazu führen, dass der Großbetrieb, also dass der Kleinbetrieb geschluckt wird vom Großbetrieb und immer größere Betriebe entstehen. Und dass diese großen Betriebe dann reif sind für den Sozialismus. Weil dann sich eben dieser Widerspruch, vergesellschaftete Produktion, aber Privateigentum an den Produktionsmitteln aufhebt. Und dann kommt jemand wie Bernstein, der sagt, aber tatsächlich kommt der Sozialismus ja durch die Aktiengesellschaft, weil wir mittlerweile nicht mehr den Bourgeois-Eigentümer haben, sondern ganz viele Aktionäre, wogegen dann Kautsky sagt, was für ein Quatsch. Es wird nur, also die Aktionärsgesellschaft, die führt nur dazu, dass das, was früher erspart im Sparstrumpf zu Hause lag, jetzt für die Kapitalakkumulation genutzt wird. Aber damit wird eben der kleine Aktienbesitzer nicht zum Kapitalisten. Und im Gegenteil, dadurch, dass jetzt über den Börsenkapitalismus, die Aktionärsgesellschaft sich Eigentum und Management trennt, entsteht umso mehr eine parasitäre Klasse. Ne? Also in Deutschland haben wir heute 892.000 Menschen, die rein von Kapitaleinkommen aus Aktienportfolios und Mieteinkünften leben. Ne? Also die andere Leute für sich arbeiten lassen, die von fremder Arbeit leben. Interessanterweise sind diese 892.000 auch die 1%. Also man kann diese, was eigentlich als eine sehr vulgäre Klassentheorie, die 1% versus die 99% gesehen wurde, stimmt überein mit eben dieser 1% parasitärer Klasse. Und Kautskys Argument ist eben, die sind dadurch ja nochmal besonders überflüssig, weil die nicht mal mehr eine Funktion im Prozess haben. Das Management machen im Grunde Lohnabhängige, natürlich privilegierte Lohnabhängige, die auch Aktienanteile bekommen, aber letzten Endes spricht es noch viel mehr dafür, dass wir den Großbetrieb in vergesellschaften können. Na, dass also der Großbetrieb aus dem kapitalistischen Privateigentum ins Gemeinschaftseigentum überführt werden kann. Und der Streit und das, was er später dann als Irrtum anerkennt, ist, dass er sagt, naja, also Kautsky sagt, Bernstein hatte ja argumentiert, das stimmt überhaupt nicht, dass der Großbetrieb immer größer wird, dass da die Konzerne, Trusts, Verbände entstehen und der Kleinbetrieb verschwindet. Also der Kleinbetrieb aus dem Konkurrenzkapitalismus, sondern schau doch mal auf die Landwirtschaft. Der agrarische Kleinbetrieb hält sich. Das stimmt natürlich. Also die Zeit, in der die große Bauernmigration in Deutschland stattfindet, ist nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50er Jahren, ne, dass plötzlich also die Bauern nicht mehr mit den Landarbeitern natürlich, also die ländliche Bevölkerung nicht mehr die Mehrheit bildet, sondern eben die Bevölkerung in den Städten sich konzentriert, global 2006 laut Mike Davis, ne, also dass die Mehrheit in den Städten lebt und nicht mehr auf dem Land. Dazu sagt aber also Kautsky, ja, er habe das Tempo überschätzt, also inwiefern auch in der Landwirtschaft der Großbetrieb den Kleinbetrieb schluckt, aber er argumentiert, im Sozialismus wird der agrarische Kleinbetrieb sich selber sozialisieren. Und dafür habe ich eine interessante Anekdote auch, also er sagt, oder die Anekdote bringe ich gleich, er sagt, naja, der Großbetrieb, wenn er dann gegründet wird, der landwirtschaftliche, ist der, der Tarifurlaub hat, ist der, der die großen Maschinen hat, also der mit viel weniger körperlicher Arbeit und körperlichem Arbeitsaufwand wirtschaftet und produktiver ist ist der, wo alle Kleinbauern versuchen werden zu arbeiten. Also sie werden im Grunde sich auflösen in den sozialistischen Agrarbetrieb. Und die Anekdote ist, dass, also meine Familie kommt ja aus Masuren, waren Landarbeiter und Dienstmädchen, also haben auch vor der Bauernbefreiung nie Eigentum gehabt, waren Tagelöhner. Und ich habe 2019 nochmal einen Verwandten dort getroffen, der dort geblieben ist. Also man konnte ja, wenn man sich polonisierte, durfte man ja in Polen bleiben. Also ne, wenn man sich als autochthoner Pole gemeldet hat, das galt für diesen Verwandten. Und der hatte die Wahl, entweder bleibt er Landarbeiter in einem agrarischen Kleinbetrieb. Im polnischen Sozialismus durfte das ja fortbestehen, ne, das agrarische Kleineigentum. Oder eben in die LPG zu gehen. Und er ging eben aus genau diesen Gründen, also Tarifurlaub, Wochenende, Urlaubszeiten und weniger körperlicher Arbeitsaufwand eben in die LPG. Ne? Das heißt also, wir haben hier einen Maximus, der sozusagen aus der gesellschaftlichen Entwicklung die Potenziale für den Übergang zum Sozialismus skizziert und der anschlussfähig wäre für eine heutige Diskussion darüber, was sind eigentlich die reifen Industrien, die im Prinzip reif für den Sozialismus sind. Und dafür hat, also das hat, glaube ich, Otto Bauer am besten ausformuliert, wie der Weg in eine die Wirtschaft und Gesellschaft des Sozialismus ist, auf der Grundlage der inhärenten kapitalistischen Entwicklung. Ne? Und wenn man das vergleicht, also im Prinzip ist es, also schließt Kautsky da an Engels Auffassung vom Sozialismus, der von der Utopie zur Wissenschaft übergeht, an. Ne? Es war dann Gramsci, der im Anschluss an Karl Radek nach der Oktoberrevolution hinzugeführt hat, auch gegen Kautsky, nicht nur von der Utopie zur Wissenschaft, sondern von der Utopie zur Wissenschaft und dann zum Handeln, ne? Ähnlich auch Lukács. Aber wenn man sich heute anguckt, wie heutige Sozialistinnen und Sozialisten denken, dann haben wir eine Rückentwicklung erlebt, Sozialismus von der Wissenschaft zu Utopie mit bestenfalls blindem Handeln. Ne? Also wir haben ja eine allgemeine Entwicklung in den 90er Jahren gehabt, dass sich das Prosozialistische in der Linken, dass es ersetzt wurde durch die großen Antis, ne? Antifaschismus, Antirassismus, Antisexismus, Antihomophobie, Antispeziesismus, Antiableismus und alles, was man sich da so denken kann. Aber der Prosozialismus verschwand da eigentlich. Heute gibt es natürlich wieder eine identitäre Orientierung auf den Sozialismus, ne? Aber selbst da, wo er als Identität noch oder wieder existiert, haben wir nicht, wie bei Kautsky, eine Kapitalismusanalyse, ne, die heute auf der Höhe der Zeit des globalen Kapitalismus im 21. Jahrhundert sein müsste, aus der wir dann, ne, also die Entwicklungslinien dieses Kapitalismus heraus dechiffrieren, dadurch dann das Potenzial für den Sozialismus im 21. Jahrhundert interpretieren oder erkennen, anhand dessen man dann überhaupt definieren könnte, was die Etappenschritte sind auf dem Weg zu diesem Sozialismus. Ne? Also ne, was sozusagen die Schritte einer revolutionären Realpolitik im luxemburgischen und Lukács'schen Sinne wären. Also, das heißt also, welche Strategie des Sozialismus sich daraus ergibt und darauf fußend eben welche Taktik. Und das kann man bei Kautsky wieder lernen. Es sind eigentlich Basics des historischen Materialismus, aber sie sind eben gar nicht mehr so basic. Ja, tatsächlich scheint mir, dass auch viele, die dann dem Marxismus treu geblieben sind, dann ja auch Rezepte für Veränderungen gefolgt sind, die schon Kautsky kritisiert hat. Also ich würde jetzt zum Beispiel mal die Frage von Marktsozialismus nehmen. Es war ja so eine Debatte dann nach dem Ende der Sowjetunion, der Markt sei dem Plan überlegen gewesen und man müsse deswegen mehr auf Marktelemente setzen. Und da hat er ja auch klar Position bezogen und das kritisiert. Genauso wie der klassische Effekt der Sozialdemokratisierung, die wir ja auch jetzt in der Linken beispielsweise erleben, sich rein an Verteilungsfragen aufzuhalten und die Frage von Eigentum und Besitz von Produktionsmitteln ja kaum noch zu streifen. Also dafür braucht es ja Deutsche Wohnen und Co. Enteignen in Berlin, dass überhaupt die Frage von Vergesellschaftung wieder aufkommt. Ja. Und auch schon die Frage von Arbeitszeitverkürzung hat er diskutiert gehabt. Ja, ich meine, das ist also im Grunde wird häufig. Also ist der Sozialismus, wo er heute noch existiert, hantiert ja mit sehr vielen der Illusionen von Bernstein, ne? Also des genossenschaftlichen Weges in den Sozialismus, des Parlamentarischen und dergleichen. Und häufig wird als Antipode von Bernstein wird Rosa Luxemburg mit ihrer Schrift Sozialreform, also Reform oder Revolution gesehen, also die Schrift, mit der sie sich auch freigeschrieben hat, der fiebrig diesen Text vor dem Parteitag noch zu Ende gebracht und dann in der Leipziger Volkszeitung veröffentlicht. Aber de facto ist Kautskys Kritik an Bernstein also nicht ohne Grund von Lenin so stark gelobt worden, weil sie wirklich top-notch ist, ne? Also weil er in der Diskussion, also der Revisionismusstreit entwickelt sich ja schon einerseits über den Streit über den Naturalismus, ne, mit den der jungen Opposition, Paul Ernst und den Leuten, die nach 1890 dann in die Partei strömen als kleinbürgerliche Intelligenz, vor allem aber über die Agrarfragen Kontroverse. Und Kautsky hat eben zu beiden Kontroversen zentrale Bücher geschrieben, das Buch zur Agrarfrage und eben dann sein Anti-Bernstein, ne? Und hier formuliert er eben genau diese Kritiken, ne? Also die auch eine Kritik an linker Verteilungspolitik, also für die er, Kautsky ist ja nicht der lustigste Vogel unter den Marxisten und er schreibt sicherlich auch nicht am schönsten. Er schreibt sehr präzise, nicht ganz so präzise wie Otto Bauer vielleicht, aber er ist sozusagen ein begrifflich präziser Schriftsteller, aber er schreibt nicht immer schön. Nicht so schön wie Luxemburg oder auch Zetkin. Aber wenn er mal Humormomente hat, also dann gibt es eben das, wo er sich über linke Verteilungspolitik lustig macht und das schöne Zitat, wo er in der Auseinandersetzung über die Frage des Alkoholismus argumentiert, niemand käme ja auch auf die Idee, den Vegetarismus in der Partei zu etablieren, obwohl es Vegetarier in der Partei gäbe. Das war mir auch wichtig, das zu zitieren, weil die Edition Marxismen auch unterhaltsam sein soll. Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, dass Kautsky ja Engels nachgefolgt ist. Zu mir beim Lesen von deinem Heft schien es mir auch so ein bisschen so, dass er tatsächlich Fragen, die Engels dann eher gestreift hat, auch nochmal versucht hat, weiter auszuarbeiten. Also das ist zum Beispiel bei der Frage der Naturverhältnisse, also gesellschaftliche Naturverhältnisse der Fall. Aber besonders aufgefallen ist es mir bei der Frage von Moral. Und auch das ist ja eine Diskussion, die wir jetzt, also die wir immer wieder haben über die Jahrzehnte. Engels schrieb bereits im Antidirium darüber, dass Moral also sozusagen historisch ist und dass sie nur dazu dienen könne, den Klassenfeind an seiner eigenen Moral zu blamieren, also die Widersprüche aufzuzeigen. Mir schien es so in deinem Buch, dass Kautsky das weiter ausarbeitet. Interpretiere ich das richtig? Das ist auf jeden Fall so. Also du hattest ja auch im Vorfeld notiert, ne, dass also eine Bewegung nicht ohne moralische Ebene auskommen würde, ne, und dass also es ansonsten ins Sektenhafte gehen würde, wenn man ohne Moral sozialistische Politik macht. Ich finde, die Moral ist eine komplexe Frage. Also es ist ja tatsächlich Otto Bauer, der dann an Kautsky andockt. Kautsky, der Moral eigentlich ja ablehnt, kategorisch, ne, und Bauer dann das einerseits positiv aufgreift, aber weil er auch im Neukantianismus fußt, mit Max Adler befreundet ist und den anderen Austromarxisten, also Hilferding und auch Karl Renner, die ja alle aus der gleichen Vereinigung sozialistischer Studenten kamen, und Studentinnen tatsächlich ja auch. Und der hat dann also in Auseinandersetzung mit Kautskys Moralkritik ja versucht, sie einerseits zu teilen und gleichzeitig Raum für die Moral zu lassen, also, ne, als das Element der Mobilisierung im Klassenkampf, ne, den Outrage über die Verkommenheit, denken wir jetzt an die Epstein-Files, ne, die Verkommenheit der Superreichen, der Bourgeoisie, ne, also die auch aufzeigt, das ist international und es ist egal, ob links, also liberal oder konservativ, das, was sie vereint, ist nicht die Ideologie, sondern was vereint, ist die ökonomische Macht, ne, und sozusagen diese moralische Empörung dafür wichtig sein, ne, etwas, woran dann ja auch Gramscis Vorstellung andockt, also dass Klassenkampf immer auch geistig-moralische Führung ist, also dass es die Verallgemeinerung einer Moral ist und die Hegemonie im Kapitalismus ist, dass es eben bürgerliche Moral ist und die auch Aufgabe bestehe darin, die proletarische Moral zu verallgemeinern. Ne? Und wenn man dann also sich auch die Erfahrung der Oktoberrevolution anguckt, dann sieht man ja auch die Bedeutung der Moral. Also, ne, dass also nach dem Sieg im Bürgerkrieg, nach dem Ende des Kriegskommunismus, dass also die Bolschewiki die Erfahrung machen, die Veränderung der ökonomischen Struktur führt nicht automatisch zu einer Veränderung im Überbau. Es gibt eine Ungleichzeitigkeit zwischen ökonomischer Entwicklung und politisch, also staatlicher, kultureller, ideologischer Entwicklung. Ne? Und das findet man dann ja bei Trotzki und Kollontai. Also dass Trotzki argumentiert, die Arbeiter müssten ja lernen, oder Kollontai argumentiert, die Arbeiter müssten lernen, plötzlich Verantwortung für das System zu übernehmen. Ne? Also im Kapitalismus müssen die Arbeiter das System sabotieren und die Arbeit bestreiken. Jetzt aber gehört ihnen quasi das Eigentum. Es ist nicht mehr Privateigentum. Jetzt müssen sie Verantwortung dafür übernehmen. Und wo Trotzki und Kollontai dann über Alltagskultur nachdenken. Ne? Also wo Trotzki sagt, naja, wer seine Kippe wegwirft, der ist auch ein liederlicher Arbeiter. Und Kollontai dann sagt, ja, wer säuft, kann nicht moralisch verantwortlich im Sinne des Sozialismus sein. Ne? Und also Kollontai ist Geschichte der Moral von der Antike über den Feudalismus und Kapitalismus bis zur neuen Moral auch in den Liebes- und Geschlechterverhältnissen, ne, wo sie sagt, das hat eine Funktion im Klassenkampf, nämlich die Überwindung der Moral der Bourgeoisie. Oder es ist sozusagen auch auf der Ebene der Moral muss man die Bourgeoisie überwinden, nicht nur auf der Ebene der ökonomischen Eigentumsverhältnisse. Das ist elementar und das ist da Trotzki und Kollontai, dass die das beide gerade anhand der Geschlechterverhältnisse machen, Trotzki anhand des Patriarchats, das ist essentiell. Und trotzdem ist, glaube ich, Kautsky da relevant, weil unser Problem oder das Problem heutiger in irgendeiner Weise sich links orientierter Menschen ist ja nicht sozusagen zu wenig Moral. Das Problem ist nicht zu wenig Moralisierung der Politik. Das Problem ist nicht, dass man sozusagen nicht über Moralfragen zu Politik kommt. Im Gegenteil, ne? Die Linke ist viel zu moralisch und vor allem, weil sie akademisch ist, weil die meisten Leute studiert haben, ist sie so ideologisch, weil man im Studium natürlich lernt, die richtige Ideologie zu haben, ne? Irgendwie das richtige Bewusstsein. Also man hat gelernt, man ist gegen Nazis, man hat gelernt, man ist gegen Atomkraft, man ist gegen Ableismus, man ist für Tierrechte, man ist sozusagen, also ne, all diese Sachen, ne, gegen Homophobie. Und dann geht man entsprechend an Politik ran. Bist du auch für Flüchtlinge oder gegen Flüchtlinge? Also lass uns doch eine unteilbare Demonstration machen. Komm du doch auch. Und Kautsky erinnert uns daran, dass Interessen immer viel wirksamer sind als Moral. Also, dass eine Politik an Interessen orientiert sein muss und nicht an sozusagen über Moral letztlich an Politik reingehen soll. Ne? Also, also, dass auch materialistische Politik immer besser ist als idealistische Politik, also über Ideologie herkommende. Kautsky macht das zum Beispiel fest anhand dessen, wie man, also einer Kritik des Gefühlssozialismus. Ne? Es gibt dieses Zitat von ihm, dem er sagt, also dass das Mitleid mit den Armen einen noch nicht zum Sozialisten macht. Also dass man zum Beispiel also nicht aus der Perspektive der Arbeiter spricht, sondern für die armen Arbeiter, die man als Opfer anspricht, nicht als die Schaffer einer neuen Welt. Ne? Wir sind das Bauvolk der kommenden Welt, sondern ihr seid so schlimm von der gesellschaftlichen Teilhabe ausgegrenzt, weil ihr Hartz IV habt. Ne? Und Kautsky sagt eben, also ja, man ohne Interesse für das Proletariat wird man kein Sozialist. Am allerwenigsten dann, wenn man selbst kein Proletarier ist. Aber damit aus diesem Interesse sozialistische Gesinnungen und Ideen erwachsen, dazu gehört, das ist alles Kautsky, einmal eine eigenartige ökonomische Situation, das Vorhandensein eines arbeitenden Proletariats als dauernder Massenerscheinung und andererseits eine tiefgehende ökonomische Erkenntnis. Das Bestehen eines bloßen Lumpenproletariats erzeugt die Mildtätigkeit, das Almosen, nicht einen modernen Sozialismus. Ohne ökonomische Erkenntnis gelangt man zu sentimentalen Phrasen und sozialen Schönheitspflästerchen nicht zum Sozialismus. Und damit, glaube ich, ist Kautsky eine Erinnerung an das, was Engels mal gesagt hat, also in Bezug auf das Verhältnis von Materialismus und Idealismus. Ne, Engels hat gesagt, Materialismus muss man so verstehen, dass sie, als sie den historischen Materialismus begründeten, immer natürlich auf die dominanteste Dummheit draufhauen mussten. Ne? Und das war in ihrer Zeit der Idealismus. Ne? Und so, glaube ich, kann man Kautsky heute auch sehr gut lesen, indem er sozusagen zeigt, in der Kommunistenkneipe gibt's keine Werbung, keine Bosse, nur unsere Perspektive. Damit wir das weitermachen können, teilt den Podcast, liked die Folge und unterstützt uns mit einer Spende. Alles dazu in der Infobox. Solidarität ist mehr als nur ein Wort. Also die Grenzen einer moralischen Linken, die im Grunde ja eine kleinbürgerliche Linke ist, dann eben aufzeigt. Das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Frage, also die ja in nahezu jede kleine Gruppe reinragt, bis hin halt auch in die relevanteste Organisation der Linken, nämlich die Linke. Und wo es ja auch genau gerade diese Auseinandersetzung gibt, ne? Also das ist organisierende Klassenpartei, sozusagen in der Phrase, aber in den praktischen Ansätzen ja eher Kümmererpartei. Ja. Und das ist ja genau irgendwie die Frage, die sich da so ein bisschen für die Linke gerade stellt, aber bis die einzigen, die das eigentlich machen, aber das gleichzeitig zu bürokratisch sind, die Gewerkschaften. Also dass die sozusagen nicht mit Moral, sondern wirklich versuchen über das Interesse, aber das natürlich gleichzeitig in der Bemühung auch die Hierarchie aufrechtzuerhalten und die Leute nicht zu sehr ausbrechen zu lassen. Ne, ja. Damit man immer noch dann die Genossinnen von der Sozialdemokratie anrufen kann, um vielleicht noch eine Reform zu erbetteln. Ja, und teilweise dann auch in der lähmenden Weise sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren, ne, also rein auf Organizing und Tarifpolitik, weil man Angst hat, noch mehr Mitglieder zu verlieren, wenn man sich allgemeinpolitisch äußert. Ne. Und das kann dann eben dazu führen, dass, obwohl der Lebensstandard der Beschäftigten überdeterminiert, also letzten Endes bestimmt wird durch die internationale Situation, die Sanktionspolitik, die Energiepreisinflation, ne, die Aufrüstung und dergleichen, dass man Angst hat, die eigenen Mitglieder zu spalten in dieser Frage, wobei man hier eben politisieren müsste, ne, wobei man hier eben politischer und damit letztlich auch ideologischer sein müsste, wobei eben klar ist, die Ideologie oder die ideologische Auseinandersetzung ist eine Frage der materiellen, ne, des Lebensstandards der Beschäftigten. Ne? Aber letztlich, was man von Kautsky lernen kann, sind ganz banale Sachen, die aber, also sein Materialismus, die aber revolutionär klingen, weil die Linke heute so banal ist. Ne? Also so fürchterlich idealistisch. Ja, also von Aufrüstung hört man von den DGB-Gewerkschaften auf jeden Fall nichts, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass es eigentlich im Kern ein SPD-Laden ist und wie gesagt, die wollen da in Linie bleiben. Vielleicht nochmal zur wissenschaftlichen Leistung von Kautsky. Du hast ihn jetzt so verhinderten Professor genannt mit zwei abgebrochenen Habilitationen. Promotion abgebrochen, okay. Ja, ja. Gerade in der Frage der Untersuchung der Verhältnisse der kapitalistischen Gesellschaft zur Natur, so schreibst du, war Kautsky dem Ökosozialismus von heute um Jahrzehnte voraus. Das, so schreibst du, sei auch ein Beleg dafür, dass Kautsky den Marxismus als Methode über Marx hinausgehend und auf über Marx hinausgehende neue Gegenstände anwendete. Zum Beispiel versucht er sich an der materialistischen Ideengeschichte oder auch an wirtschaftsgeschichtlichen Untersuchungen. Inwiefern hat er da Neuland betreten? Ist es ihm tatsächlich da gelungen, auch erfolgreich Akzente als Wissenschaftler zu setzen? Also er steht auf jeden Fall in der Tradition der Anwendung der historisch-materialistischen Methode auf neue Gegenstände. Und darüber hinaus aber, also vor allem in der Geschichtsbetrachtung, ne, der materialistischen Geschichtsauffassung, aber er geht auch noch über das hinaus, also sogar über manche Dinge hinaus, die man bei Marx findet. Also ich finde, wenn man Kautskys theoretisches Erbe sieht, ist es sehr reichhaltig. Ne? Also ich meine, die Chinesen haben ja mal für die Bewertung von Mao Zedong die Formel entwickelt, 70% gut, 30% schlecht. Das ist auf eine Weise natürlich total possierlich, weil es so undialektisch ist bei dem Überdialektiker Mao Zedong, ne? Also der ja wesentlich den Althusserianismus hervorgebracht hat mit der ganzen Unterscheidung der unabhängigen Sphären, Ökonomie, Politik, Ideologie und dem ganzen Antimechanischen in letzter Instanz und so weiter. Also das ist possierlich, aber ich glaube, man kann es bei Kautsky so bildlich machen, wenn man sagt, er ist ein Denker, für den diese Formel durchaus auch passend wäre. Ne? Ich hatte, als ich angefangen habe, mich mit ihm auseinanderzusetzen, hatte ich gedacht, na, vielleicht ist 30% gut, 70% schlecht. Ich würde das Verhältnis jetzt umdrehen. Wir kommen sicherlich auch nachher noch ein bisschen auf die Phasen in seinen Entwicklungen. Natürlich ist er nach 1914 wirklich uninteressant, auch theoretisch, analytisch, obwohl er da mit seinen Arbeiten zur Außenpolitik sogar glaubt, also Krieg und Frieden, sein Hauptwerk geschrieben zu haben, auch über die materialistische Geschichtsauffassung. Aber das würde ich nicht so teilen. Aber er ist also unglaublich innovativ, und wenn man ihn liest, ist es beeindruckend, wie anschlussfähig er an den großen Debatten und Kontroversen in der Wissenschaft heute ist, also wie anschlussfähig er dafür ist. Ne? Also ich meine, womit er schon zu Engelszeiten anfängt, also die Ausweitung seines Programms, ist die materialistische Geschichtsauffassung auf die Ideengeschichte anzuwenden. Ne? Und das Schema, mit dem er das macht, das er dafür entwickelt, ist also von einem führenden Intellektuellen auszugehen, aber das dann nicht idealistisch zu erklären. Naja, was weiß ich, Machiavelli reagiert auf Thomas von Aquin und Baudin reagiert auf Machiavelli und, ne, und Thomas Hobbes reagiert auf die und Locke reagiert auf Hobbes und so. Also quasi das aus der Ideenwelt selbst herzuleiten, sondern vielmehr die Idee und ihre Wirksamkeit als einen Ausdruck von tieferen gesellschaftlichen Entwicklungen zu identifizieren. Und das ist eine Methode, die er so ausarbeitet, mit der man, glaube ich, also den politischen Theorien und den Ideen in der Geschichte so sehr nahe kommen würde, trotz eines gewissen Schematismus, dass das allen Biografien, die man heute so zu lesen bekommt, also 99,5% aller Biografien überlegen wäre, wenn man einfach nur schematisch seine Methode anwendet. Und was er da damit schafft, ist, also mit den Vorläufern des neueren Sozialismus, also er beschäftigt sich mit Thomas Müntzer und der Reformationszeit, und er beschäftigt sich mit Thomas Morus, und dann merkt er, um das genau verstehen zu können, muss ich eigentlich nicht nur in die Tiefe der wirtschafts- und ökonomischen Strukturen der Klassenkämpfe der Zeit gehen, sondern ich muss auch ideengeschichtlich zurückgehen zu Platon. Und daraus entsteht dieses Projekt Vorläufer des neueren Sozialismus, wo er im Grunde das Kommunistische in der Geschichte vom Urchristentum, von Platon über die Bauernkriege der Reformationszeit bis zum Frühsozialismus verfolgt. Ne? Und das hat also durchaus eine stark an E.P. Thompson, ne, und seine subjektive Klassentheorie erinnernde Tendenz, also ne, durchaus gar nicht so mechanisch widerspiegelnd, wie man das ihm so unterschiebt. Und er bringt da unglaublich viele vergessene Geschichten von unten ans Licht. Das ist, also ich meine, wir alle kennen die Pariser Kommune, aber wer hat schon mal von der Kommune von Münster gehört im 16. Jahrhundert? Ne? Also die Wiedertäuferbewegung, ne, die auf brutalste Weise von der herrschenden Klasse beseitigt wurden in ihrer wirklich kommunistischen Orientierung. Ne? Und damit betreibt Kautsky im Grunde eine Geschichte von unten einerseits. Ne? Also er gibt den subalternen Klassen, denen die Welt nicht gehört, die von unten auf diese Welt gucken, ein Geschichtsbewusstsein. Ne? Und das ist unglaublich viel wert. Ne? Das ist für Gramsci ja das ganz entscheidend. Die Bourgeoisie kennt ihre Geschichte, sie hat ihre Geschichte und sie definiert die Geschichte. Und zum Klassenbewusstsein gehört eben dazu das Bewusstsein für die eigene Geschichtlichkeit, wie Gramsci das nennt. Ne? Also für sozusagen, woher wir kommen, wohin wir gehen. Wir hatten Vorläufer und nach uns wird es auch Kämpfer geben. Und deswegen sind wir auch letzten Endes Teil eines Staffellaufs der Klassenkämpfe von unten. Ne? Und das heißt also, mit seiner Methode bringt er sowas sozusagen hervor, was Neil Wood mal die politische Theorie als Sozialgeschichte sozusagen so konzipiert hat. Ne? Sozusagen, das ist methodisch sehr interessant, aber gleichzeitig ist sein Werk, Vorläufer des neueren Sozialismus, so ein bisschen was wie die Proletenpassion der Schmetterlinge, kennt auch leider niemand mehr, weil Kulturpolitik in der Linken sehr kaputt gegangen ist, aber das eben als eine Bücherreihe. Ne? Und er erinnert daran, dass nicht die Kommunisten ein bisschen wie Brecht sagt, der Kommunismus ist das Mittlere. Ne? Also jeder versteht ihn, das ist das Lob des Kommunismus, aber der Kommunismus ist im Alltagsbewusstsein der Menschheitsgeschichte eingeschrieben. Ne? Also wenn man eine Welt, also nicht nur, wir kennen die Universumsgeschichte-Uhr, ne? Also wann taucht die Menschheit in der Geschichte des Universums auf? Wenn man aber mal eine Menschheitsgeschichte-Uhr machen würde, dann würde man sehen, dass die Menschheit natürlich die allermeiste Zeit kommunistisch gelebt hat, auch weil es kein Mehrprodukt gab, das überhaupt eine abgesonderte politische Klasse, einen Staat ermöglicht hätte. Ne? Und das ist ein Gedanke, aber der anschlussfähig ist auch an den politischen Marxismus von Robert Brenner und Alan Wood oder er findet sich auch bei Karl Polanyi. Ne? Das Widernatürliche, das Utopische ist nicht der Sozialismus. Das Utopische ist der Markt, der kapitalistische Markt. Ne? Und das heißt also, wenn wir enteignen wollen, dann tun wir nicht was völlig Absurdes, sondern wenn wir sozialisieren, dann ist es eine Rückführung von Eigentum. Es ist die Wiedergewinnung der Allmende, die man uns in den wenigen Jahrhunderten des Kapitalismus genommen hat. Und das ist wirklich sehr, sehr mächtig, ne? Powerful, wie die Amerikaner sagen würden. Das ist auf jeden Fall, finde ich, ein sehr, sehr stark. Was Makowski auch extrem stark ist seine Kritik an dem liberalen Antagonismus von Freiheit und Gleichheit. Ne? Ich meine, jede Argumentation gegen den Sozialismus war immer, ja, das zerstört die Freiheit. Ne? Und dann im Zweifelsfall für die Freiheit. Ne? Und es ist der Kapitalismus, bei Hayek ist es dann auf die Spitze getrieben, der die persönliche Freiheit verteidigt und wo dann selbst der Sozialstaat noch als Tyrannei und als Willkürherrschaft erscheint. Ne? Und Kautsky ist letztlich der Vordenker des Ansatzes, der sagt, Freiheit setzt den Sozialismus voraus. Freiheit entsteht durch Sozialismus. Ne? Und zwar argumentiert er eben, die Vorstellung der Freiheit, die Bourgeoisie verteidigt, ist die Freiheit in der Arbeit. Das geht zurück auf den Handwerker, den Freiberufler, den freien Schriftsteller. Also es geht vor allem beim Handwerker und so und den Kleinbauern zurück aufs 18. Jahrhundert, der also nur frei ist in seiner eigenen Arbeit. Er sagt aber, das schafft der Kapitalismus ohnehin ab. Also indem er den Großbetrieb schafft. Also es gibt gar keine Freiheit in der Arbeit mehr. Und deswegen, das kann der Sozialismus und will er auch gar nicht zurückdrehen, die Arbeitsteilung, die gesellschaftliche. Aber der Sozialismus schafft dann die Freiheit von der Lohnarbeit. Und das ist im Prinzip, ne, da greift er dann sogar Nietzsche auf, ne, also das hellenistische Ideal des vollumfänglich entwickelten Menschen. Also der nicht nur eine Sache kann, ne? Nicht nur irgendwie an der Maschine routiniert eine Sache und der in allen anderen Bereichen, in seinen künstlerischen Ambitionen, seiner Poesie, seinen schriftstellerischen Tätigkeiten, seiner, ne, sozusagen der Reflexion über sich selbst verkümmert, ne? Sondern also der auch sportlich verkümmert, ne? Sondern ein Mensch, der in allen Bereichen, so ein bisschen wie Goethe, seine Potenziale ausschöpft. Ne? Und Kautsky sagt dann, Nietzsche ist halt ein elitärer Aristokrat, der ist antidemokratisch, antisozialistisch, aber jeder Mensch kann im Kommunismus ein Übermensch sein, in diesem hellenistischen Idealsinne. Ne? Das zum Beispiel ist sehr, sehr stark bei Kautsky. Du hast ein interessantes Zitat von Kautsky ausgegraben, und zwar hat er geschrieben, ich bin in die Sozialdemokratische Partei aufgenommen, nur als Verräter kann ich sie wieder verlassen. Wenn ich jetzt an Kautsky denke, an dem, was ich jetzt wusste, bevor ich deine Bücher gelesen habe, dann, ja, Renegat, Lenin, das hatten wir schon, aber vor allen Dingen denke ich auch als Zentrist an ihn. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, welche Rolle hat Kautsky eigentlich in der SPD gespielt? So ein bisschen haben wir es ja schon besprochen. Er war sozusagen der große Vordenker. Durch seine Bekanntschaft mit Marx und Engels hat er auch eine gewisse Autorität in den inhaltlichen Debatten. Aber zum Beispiel, ja, auch das haben wir schon angesprochen, so ein bisschen in der Revisionismusdebatte. Wo kann man Kautsky verorten? Also zwischen einerseits Bernstein und irgendwie den prokolonialistischen Sozialdemokraten und den regierungsfähigen und auf Regierungen schielenden und andererseits den Linksradikalen der SPD, wie beispielsweise Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht oder Clara Zetkin. Also wir sprachen ja am Anfang darüber, dass über die Hypothese leitet sich der Mechanismus oder das Mechanische von Darwin ab. Ne? Also, wo ja der Gegensatz ist, also in der Natur kann sich eine Amöbe nicht frei entscheiden, wohin sie fließt, ne? Und auch Tiere, die den ganzen Tag damit beschäftigt sind, Fressen zu suchen, die können sich nicht entscheiden, jetzt suche ich mal nicht nach Fressen, sondern mal ein Bild oder jetzt ist ja ein bisschen so wie dann die Holzkamp-Schule in der kritischen Psychologie versucht, aus der Natur die Freiheit zur Entscheidung des Menschen, ne? Also was sie dann den qualitativen Sprung nennen, also die menschliche Freiheit, sich entscheiden zu können in Situationen. Und trotzdem könnte man die Hypothese wagen, naja, es ist im Grunde aus Darwin, dass er Naturgesetze denkt, da wo er dialektische Gesellschaftsgesetze denken müsste. Also sozusagen in der Freiheit und das Subjekt eine Rolle spielt. Ich glaube aber, dass man dieses mechanistische, das vermeintlich Subjektlose, was man ihm zugeschrieben hat und die Zurückführung auf den Darwinismus, dass man das nicht überstrapazieren dürfte. So wie das dann eben als auch Ursache seines revolutionären Attentismus und seines historischen Versagens 1914 sozusagen da ausfindig gemacht hat und auch als Grund für die Zusammenbruchsthese, der Kapitalismus bricht von allein zusammen, das heißt, der ist die Revolution, wir als Sozialdemokraten müssen die gar nicht selber machen, so, der bricht zusammen und dann kommt im Prinzip die Diktatur des Proletariats oder die Eroberung der Macht durch das Proletariat. Also ich würde eine Gegenthese wagen, und zwar, oder meine These ist, dass Kautskys revolutionärer Attentismus, also dieses, wir sind eine revolutionäre, aber keine Revolution machende Partei, weniger das Ergebnis seines Darwinismus oder ursprünglichen Darwinismus ist, ne, seines mangelnden Verständnisses der dialektischen Philosophie, sondern dass es vielmehr das Ergebnis seines strategischen Zentrismus ist. Also er war Zentrist zwischen linken und rechten Flügel, ne, linken Flügel Clara Zetkin und Rosa Luxemburg, Franz Mehring, rechter Flügel eben Bernstein und dann die man nicht mehr kennt, Eduard David, Ignaz Auer und Gustav Noske, die man zu gut kennt, Friedrich Ebert natürlich. Und dass sozusagen er sich als Zentrist verstand und dass seine strategische Grundorientierung, die er nie verlassen hat, war, ich muss die Einheit der Partei erhalten. So, ne? Also das heißt, ich muss die beiden Flügel austarieren. Flügel aber, die ja durch vor allem auch externe Faktoren wie gesellschaftliche Entwicklung, ist der Kapitalismus stabil, können die Gewerkschaften gute Tarifabschlüsse machen oder gibt es irgendwie Reformbündnisse mit möglicherweise sogar mit bürgerlich linksliberalen Parteien oder haben wir es mit einer totalen Front der gesamten Bourgeoisie gegen uns zu tun und gibt es Rückschritte auf der betrieblichen Ebene aufgrund jetzt der kapitalistischen Krise und dergleichen. Also dass Kautsky da eben mit dieser zentristischen Haltung zwischen diesen Polen oszilliert und dass das erklärt, also die krassen Auf und Abs in Kautskys theoretischem und praktischem Denken. Ne? Also das, denn es gibt nicht, also Kautsky ist nicht gleich Kautsky, es gibt nicht den Kautsky. Ne? Das heißt also, wenn man Kautsky ablehnt als Renegat, dann sagt man, man hat Kautsky oder tut man kund, dass man Kautsky nicht gelesen hat, weil es eben Kautsky in vielen Phasen gibt. Und da es gibt dann einen guten und einen schlechten oder es gibt einen besseren und schlechteren Kautsky. Es gibt den Kautsky von 1892 bis 1899, also der in die Agrarfragen-Diskussion interveniert, ne, und diese brillante Kritik, Bernstein-Kritik vorlegt. Dann gibt's aber den Kautsky, der, als man Bernstein 1899 theoretisch besiegt hat, aber praktisch sich aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung und der guten gewerkschaftlichen Entwicklung, also sozusagen eine reformistische Tagespolitik einschleicht, dass Kautsky dann plötzlich zwar verbal radikal revolutionär tönt, aber sehr stark doch geprägt wird von diesen reformistischen Erfolgen, auch in seinem Verständnis des Kapitalismus, ist er vielleicht doch reformfähig, ne? Gibt es vielleicht doch keine große Katastrophe, keinen Kladderadatsch, wie Bernstein das prognostiziert hat. Ja, und dann gibt es wiederum den Kautsky ab 1905 bis zum Weg der Macht 1909, der durch die russische Revolution geprägt ist, ne? Die dadurch einsetzende Massenstreikdebatte, der Massenstreik als eine neue revolutionäre Taktik, überhaupt, dass die Revolution, die eigentlich schon abgesagt ist, ne? Revolution gibt's nicht mehr, ne? Es gibt sozusagen den parlamentarischen Sozialismus. Die Revolution kommt dadurch wieder auf die Agenda also auf die Tagesordnung. Das bedingt einen Aufschwung der Linken. Gleichzeitig gibt's wachsende Verteilungskonflikte infolge von Militarismus und Inflation. Also es gibt sozusagen wieder eine stärkere revolutionäre Wendung auch bei Kautsky. Na, und dann gibt's den Kautsky, der nach 1910 auf die Ermattungsstrategie setzt, sich mit Luxemburg verkracht und der dann im August 1914 aus seinem zentristischen Wunsch, ich muss die Partei zusammenhalten, versagt. Weil das ist letzten Endes, das ist keine ideologische Überzeugung, die ihm jetzt dazu bringt, sozusagen das Pro für die Kriegskredite mitzutragen. Na, sondern es ist letzten Endes ein Kotau, so habe ich es in dem Buch geschildert, vor den Kräfteverhältnissen in der Partei und vor den Kräfteverhältnissen in der Gesellschaft. Und das geht dann eben so weit, dass er, nachdem die Linke sich eh abspaltet, also sozusagen nicht mehr Teil des Kräfteverhältnisses des Magnetfelds der Partei ist, dass er dann voll auf den Reformismus einschwenkt, bis dahin, also auch die Oktoberrevolution ablehnt, als putschistisch und dann letzten Endes Luxemburg und Liebknecht im Grunde eine Art Mitschuld an ihrer Ermordung gibt, durch seine alten Weggefährten vom rechten opportunistischen Flügel, die er eigentlich theoretisch in seiner Kritik an Bernstein 1899 erledigt hatte. Also kurz gesagt, Kautskys Zentrismus bedeutet eigentlich, dass ihm das innere Zentrum fehlt. Er wird aus dem Wunsch, die Parteieinheit zu erhalten, selbst opportunistisch im Verhältnis zur Wahrheit. Also er richtet sich zwischen den beiden Flügeln, die beide ein Programm haben, wie das Fähnchen im Wind. Ja, und Kautsky wird damit so passives Opfer politischer und ökonomischer Konjunkturen und eben dem Kräfteringen zwischen linken Revolutionärem und rechtem opportunistischen Flügel. Ne? Und ja, das ist im Grunde letzten Endes die Tragik von Kautsky. Und vielleicht muss man dazu auch noch sagen, also da schließt sich eine Frage an, also ob jetzt der Weg nach 1914 unausweichlich war. Ne? Also weil es gab den Moment, als die Linke um Zetkin und Luxemburg geeint waren mit Kautsky und Bebel, wo sie theoretisch Bernstein und den Revisionismus mit 10-0 besiegt hatten. Also als sich auch die ganze Partei und die ganze Klasse hinter das Zentrum und die Linke gestellt hatten gegen Bernstein und den Reformismus. Und hier gab es die historische Chance, Bernstein und die anderen Opportunisten rauszuwerfen. Davor hat aber selbst Zetkin zurückgeschreckt. Ne? Am Ende des Tages aus Gutgläubigkeit aber sozusagen, das gilt sogar ja auch für Trotzki, den Menschewiki. So, das heißt, aber das wurde versäumt und eine Vergleichsfolie ist die italienische sozialistische Partei, ne? Die also die Opportunisten oder die offensten Reformisten 1912 rauswirft. Es ist dann später selber eine reformistische Partei letztlich, also oder versagt in der Revolution. Deswegen gründen Gramsci und Togliatti ja, ne, bereiten 1920 die Gründung der KPI ein Jahr später vor. Aber in Italien ist die Partei 1914 nicht gespalten. Sie versagt auch nicht im Krieg, sondern behauptet die Position der Neutralität und geht dann sogar in den Aufstand. Also realisiert letzten Endes das Programm, was man sich 1907 beim Stuttgarter Internationale Kongress gegeben hatte, den imperialistischen Weltkrieg durch Generalstreik zu beenden. Sie werden niedergeschlagen, aber die Neutralitätsposition wird dann sogar die offizielle italienische Position. Ne? Also und das ist im Grunde hätte Fahrradkette, ist immer ein bisschen müßig und trotzdem kann man natürlich aus historischen Fehlern was lernen und hier haben wir eine Debatte darüber, ob das ein Fehler war. So, dann aus guter Tradition, weil wir es das letzte Mal auch so gemacht haben. Welches Buch von Kautsky sollte man denn deiner Meinung nach heute unbedingt noch lesen, weil es auch heute noch aktuell ist? Also ich finde, dass man die tatsächlich seine vergessene Schrift über Naturverhältnisse lesen sollte. Ich sage das jetzt auch deswegen, weil das wir da jetzt noch gar nicht drüber gesprochen haben, ne? Aber also Kautsky ist wirklich ein Vordenker einer politischen Ökologie oder marxistischen Ökologie und das ist natürlich erstaunlich vor dem Hintergrund auch gerade der Vorwürfe an den Marxismus zur Umweltfrage gar nichts vorzubringen oder vorbringen zu können. Das stimmt natürlich schon in Bezug auf Marx nicht, also auch auf Engels nicht, ne? Die Springquellen der Gesellschaft, dazu gehört, die der Kapitalismus zerstört, dazu gehört die Natur. Und trotzdem ist also Kautsky da wirklich bemerkenswert, ne? Also sein theoretisches Verständnis des Metabolismus oder Stoffwechsels im Mensch-Natur-Verhältnis, ne? Also er denkt das Verhältnis von Mensch und Natur als gesellschaftliches Naturverhältnis im Grunde wie Christoph Görg und diese ganzen Diskussionen, die sich heute daran anschließen, ich glaube tatsächlich aber ohne Bezug auf Kautsky. Und also man liest Kautsky, man liest dieses Buch und man merkt, okay, Kautsky hätte, der wäre anschlussfähig auf die Kritik der kapitalistischen Landwirtschaft, ne, also der Monokultur. Er wäre überhaupt nicht überrascht gewesen von BSE und dem Covid-19-Virus, ne, oder der Schweinepest, ne, und also er legt sogar den Grundstein für Überlegungen zum Unterschied zwischen natürlichen kosmischen Klimaveränderungen und den vom Menschen verursachten Klimawandel. Es ist klar, dass er den fossilen Kapitalismus noch nicht kennen kann, weil sozusagen die chemische Revolution, Liebig und dann auch das Automobil und so, das sozusagen, das findet nach diesem Buch statt, das er beschreibt, ne? Aber die irreversible Zerstörung der Natur und was auch der Verlust von Biodiversität bedeutet, ne? Also wenn wir Tierarten verlieren, in denen vielleicht, in deren Genmaterial dann die Fähigkeit liegt, also Menschen von Krebs zu heilen beispielsweise, oder die Fähigkeit, ich denke an den Frosch, der in Kälte seinen ganzen Metabolismus, seine ganzen Körperfunktionen einfriert und dann im Frühling wieder aufwacht. Also da könnte die Grundlage für Reisen zu Exoplaneten drinstecken. Also all das kann man schon bei Kautsky finden in einem Buch, das vor dem Ersten Weltkrieg geschrieben worden ist. Das finde ich phänomenal. Also und finde ich sehr lesenswert, gerade wenn man in politische Ökologie geht. Und ansonsten unbedingt auch lesenswert das, was er über die Wiedertäufer geschrieben hat. Also man muss lesen, wenigstens in der Zusammenfassung in meinem Kautsky-Buch, was er über die Pariser von die Kommune von Münster geschrieben hat, um auch die Klassenwut zu spüren, um sich zu verbinden mit der eigenen Geschichte der ausgebeuteten und unterdrückten Klassen, ne, all der Vorväter und Vormütter, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens lebten, und die damals gekämpft haben, so wie wir heute kämpfen müssen und wie morgen unsere Nachfahren kämpfen werden. Ja, vielen Dank, Inga, für das Gespräch. Und auch euch vielen Dank, dass ihr den Podcast gehört habt. Und ich würde sagen, das ist jetzt eine gute Viertelstunde. Wir beenden das und wir hören uns zur nächsten Folge der Edition Marxismen wieder. Ciao. Ciao. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube oder auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig für Algorithmus, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und ja, in allen Fällen natürlich auch gerne teilen, wenn ihr die Folge gut fandet. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Ihr findet unsere PayPal-Daten oder unsere Kontodaten jeweils in der Beschreibung. Vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank für jede noch so kleine Unterstützung.